Und Jesus ging in eine wüste Stätte und betete daselbst. Und Petrus mit denen, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich! Und er sprach zu ihnen: Lasst uns in die nächsten Städte gehen, dass ich da selbst auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er predigte in ihren Schulen in ganz Galiläa und trieb die Teufel aus. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete vor ihm und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Und es jammerte Jesum und reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will es tun, sei gereinigt. Und als er so sprach, ging der Aussatz also bald von ihm, und er ward rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn also bald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemand nichts sagst, sondern geh hin und zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, zum Zeugnis über sie. Er aber, da er hinauskam, hob er an und sagte viel davon und machte die Geschichte ruchtbar. Also, dass er hinfort nicht mehr konnte öffentlich in die Stadt gehen, sondern er war draußen in den wüsten Örtern, und sie kam zu ihm von allen Enden. Und über etliche Tage ging er wiederum gen Kapernaum, und es ward ruchtbar, dass er im Hause war. Und alsobald versammelten sich viele, also, dass sie nicht Raum hatten, auch draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kam etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen. Und da sie nicht konnten bei ihnen kommen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und gruben es auf und ließen das Bette hernieder, da der Gichtbrüchige innen lag. Da aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen allda und gedachten in ihren Herzen: Wie redet dieser solche Gotteslästerung? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Und Jesus erkannte bald in seinem Geist, dass sie also gedachten bei sich selbst, und sprach zu ihnen: Was gedenket ihr solches in euren Herzen? Welches ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder: Steh auf, nimm dein Bett und wandle? Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht habe, zu vergeben die Sünden auf Erden. Sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und alsobald stand er auf, nahm sein Bett und ging hinaus vor allen, also dass sich alle entsetzten und priesen Gott und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Und er ging wiederum hinaus an das Meer, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrete sie. Und da Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Ephei, am Zoll sitzen, und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, da er zu Tische saß in seinem Hause, setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern, denn ihrer waren viele, die ihm nachfolgten. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, da sie sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isset und trinket er mit den Zöllnern und Sündern? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Und die Jünger Johannes und der Pharisäer fasteten viel, und es kam etliche, die sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger Johannes und der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: